Scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen an dieser Stelle wie immer zum Sunday Service mit viel, na, so viel neue Musik gibt's nicht, dafür ein bisschen liegen gebliebenes, kurz vor Weihnachten. Ja, neue Platten ist da so ziemlich Fehlanzeige, aber es ist so viel veröffentlicht worden im Herbst. Da gibt's auch so einiges, was wir hier aufholen und nachholen können in der Sendung. Eben gerade hörten wir Peaking Lights, eine Band aus den USA, die mit Cosmic Logic vor kurzem ihr neuestes Album veröffentlicht haben. New Girl, sie ist ihr Track gerade eben. Was gibt's im Programm heute? Ich habe Diplo für euch, dessen allererstes Album Florida aus dem Jahre 2010 oder nee, 2000 war es, glaube ich, wird ja diese Tage wieder veröffentlicht. Dann gibt es Musik von Primus, auch das ein Reissue. Ich habe auch neue Musik für euch von BS Dan zum Beispiel und auch von Orlando Julius and the Heliocentrics. Da geht es mir so um Afrobeat und um äthiopischen Jazz. Aber erstmal Musik von Mark Olson als nächstes, sein Track Lizelle Jan. John, where's the game and where's the book? No, you can't shake the love away from me. We wear pieces of clothes from someone else's life. I need to hide away the tears. There goes the wind that hides. Door that shut keeps you outside. Love has a way of changing the days. Love has a way of changing the days. Yellow green is the bright sun. Klingt hier bei seinem Track Lizelle Jan so ein bisschen wie Mark Barrett, vom Gesang her zumindest. Aber Mark Olson kommt aus einer ganz, ganz anderen Ecke. Er hat mal bei den Jayhawks mitgemischt, war dort Gründungsmitglied und Sänger der Band. Das war Anfang der 90er Jahre. Die Jayhawks, eine der ja, Meisterbands des Alternative Countries oder auch der Amerikanermusik, schon längst Geschichte. Mark Olson macht Solo weiter. Goodbye Lizelle heißt sein neuestes Soloalbum. Deus, eine Band aus Belgien, haben gerade eine Compilation veröffentlicht. Selected Songs heißt die. Musik, die die Jahre 94 bis 2014 umfasst, also eine 20-jährige Geschichte, auf die die Band hier schon zurückblicken kann. Länger eigentlich sogar noch, weil die Band hat schon vorher Hier und da wahrscheinlich ein paar Sachen aufgenommen. Die Platte war auch letzte Woche ihr Album der Woche, Doppelalbum, das heißt 30 Tracks an der Stück und an der Zahl, 30 Stück an der Zahl, so wollte ich sagen. Und wir tauchen ein in die Geschichte von Deus mit dem Song Instant Street. I've been involved, but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo-yo in my body as we speak. But now I found something to look for. And I can't decide. Spank windows and Wir hörten die belgische Band Deus mit Instant Street. Der Song ist im Original veröffentlicht worden, 99, auf dem Album The Ideal Crash, das dritte Album von Deus damals und auch ihr erster Major Release. Und ja, jetzt vertreten auch auf der wundervollen Compilation Selected Songs. Ich würde nicht sagen, dass es eine Best-of ist, aber schon so geht es in die Richtung. Für eine Best-of ist sie viel zu umfangreich. Und ja, wer die Band nicht kennt oder vielleicht damals die ersten Platten, die wirklich besseren, versäumt hat, weil in letzter Zeit haben Deus schon ein bisschen nachgelassen von der Qualität her, muss man einfach so sagen. Aber damals eine ziemlich aufregende, spannende, tolle Band, die ich auch sehr viel später erst zu schätzen gelernt habe. Und ja, ich kann es auch nochmal nachholen sozusagen mit dieser Compilation, Selected Songs von Deus. Hate Ashbury sind eine Band aus Glasgow, die zu dritt auftritt und die schönsten 60s-Pop fabrizieren. Hier kommt ihre neue Single, Keep It On Ice. Same waves, always been. bei dem Refrain gerade eben, wurde schon so ein bisschen bei den Stones geklaut. Oder Hate Ashbury hörten wir mit Keep It On Ice, neue Single der Band aus Glasgow, das schon mal Vorbote zu ihrem demnächst erscheinenden Album, ihr viertes Werk, können wir im Februar erwarten. Nicht mehr so lange hin, aber naja, erstmal ist noch Jahreswechsel vor uns und die ganzen Weihnachtsfeiertage etc. etc. Ebenfalls aus Glasgow kommen The Orchids, die Band gegründet 86, damals großartigen Gitarrenpop gemacht und auf Sarah Records viele tolle Platten und auch Singles veröffentlicht. Dann hat sich die Band aufgelöst, wieder reformiert irgendwann und ja, jetzt auch eine neue Platte veröffentlicht. Beatitude No. 9 heißt diese und klar klingt sie nicht mehr ganz so spannend und so toll wie damals vor über 20 Jahren. Immer noch gut genug, um dort mal reinzuhören. Hier kommen The Orchids mit ihrem Song And When She Smiled. If you knew Tja, die Orchids, schon so alte Helden, ihre Alben Lyceum, Striving for the Lazy Perfection oder Unholy Soul waren damals ganz, ganz große Werke und neben Field Mice waren sie wahrscheinlich eine der bekanntesten und erfolgreichsten Bands auf Sarah Records, welche sich dann auch irgendwann mit dem 100. Release auflöste, auch sehr sympathisch zu sagen, jetzt ist Schluss mit der ganzen Geschichte, bevor es irgendwann in den Keller geht, musikalisch als auch vielleicht irgendwie anderweitig und ja, die Orchids haben dann auch damals irgendwie den Laden dicht gemacht, aber jetzt wieder reformiert seit einigen Jahren und jetzt mit einer neuen Platte auch dabei. Beatitude Number 9 heißt die. Davon hörten wir gerade den Song. Irgendwas mit Smile. Ich muss nochmal nachschauen. Genau. And When She Smiled, The Orchids aus Glasgow. Wir machen einen kleinen Bruch, sowohl geografisch als auch musikalisch. Es geht nach L.A. und zwar zu Bus Driver. Der macht eher Elektronik mit ein bisschen Rap-Musik dabei. Perfect Hair heißt sein neuestes Album. Und hier sein Track in diesem Fall, weil es elektronisch ist, sage ich ganz gerne nochmal Track und nicht Song oder sonst irgendwas, ne? Colonize the Moon, hier kommt Bus Driver. I threw my hands in the heavens, I own when I touched. This one's big enough for the bomb for bus, but for me it's not enough. So we're gonna colonize the moon, colonize the moon, colonize the moon, colonize the moon, colonize the moon, yeah. Ooh, baby. So we're gonna colonize the moon, colonize the moon, colonize the moon, colonize the moon, colonize the moon, yeah. If you were here for the last song about world leaders in street fashion, we bent the truth quite a bit and would like to announce the following redactions. First, my homie didn't die finally, but he died of laughter. Been shrieking on Die Chaster, he slipped and fell down the fire ladder, but why does that matter? Second, I don't make money like an NFL running back. If I could really turn that jack-o'-lantern to a sports car, whilst my driveway looked like a pumpkin patch. Third, I'm not that leftist, I didn't that ultraviolet lambast with a code of silence that co-pilots militarize unmanned. And fourth, your hair rose line to the marbles. Then it became pure a pace to the strippers. Open with papal spades to the cavalcades of birthday cakes. And fifth, I don't think the country's run by black and hellions. My princess, prejudices are Machiavellian. And I rule from a throne of dragon skeleton. And six, I do agree with overreaching. My logos on every Mars rover with QR codes for card holders in the product placements where your charter levels were. And seventh, I can't agree with the philanthropy of tycoons. Cause this money ain't made for saving children. It's a help me colonize the moon, colonize the moon, colonize the moon, colonize the moon, colonize the moon, yeah. Baby, so we're gonna colonize the moon, colonize the moon. Here for the last song about world leaders in street fashion. We bet the truth like so, and I like to announce the following redactions. First, I think all your pertinent points deserve a pantomime slow wink. That's why I greet them all with attaboy, just a data point in the phone prank. Second, I do want your idea of new success to be crew the best. So when you hit those pratfalls assured by past laws, it won't be something even you can detect. Third, I do admit the sexual appetites conflict with ambitions, but it's important that my life resemble Pimp C fan fiction. And fourth, I can't assume the standing of finger point. And I'm a faithful man when I'm a dog who feeds on excess and needs to express his anal gland. And fifth, I had to withhold the never stiffer soul. A speck of coca, I'd be quarantined like a broken fever or like a bloated diva with a death of boa. And six, our social fabric's been woven into some crazy polymer with men in blue flannels and red flannels, cooing death rattles through a baby monitor. And seventh, I can't agree with philanthropy of tycoons. Cause this money ain't made for saving children. It's a help me colonize the moon. All I've done, all I've seen, Ihr hört natürlich immer noch den Sunday Service und das gerade eben war Hayley Boner, eine Musikerin aus den USA, die dort schon so einige Platten veröffentlicht hat, zumindest im kleinen Kreise. Und ja, jetzt auch ihr neuestes Album Last War nach Europa getragen hat über Label, Vertrieb etc. etc. Und ja, lässt sich hören. Ich schätze mal, dass sicherlich ihr altes Material auch demnächst dann irgendwann mal hierzulande zu hören sein wird. Wir hörten gerade den Song, oh Gott, wie hieß der denn nochmal gleich? Woke Up in My Future, genau, von Hayley Boner. Johnny Marr hat vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnte ist es hier, mal Gitarre gespielt bei The Smith, kongenialer Partner damals im Songwriting von Morrissey, Stephen Patrick Morrissey, der ja danach eine veritable Solokarriere gestartet hat, um Johnny Marr, dem Zweiten im Bunde, ist es immer sehr, sehr still gewesen. Er hat mal Gitarre gespielt, aushilfsweise oder als Gastmusiker bei The und auch tolle Platten mit denen gemacht. Dann war er vor kurzem auch mal erstaunlicherweise Mitglied bei Modest Mouse, obwohl es gar nicht so richtig passte musikalisch, aber seine Gitarre, warum auch nicht? Und ja, nach, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnten irgendwie ziemlich Schatten da sind, hat er auf einmal angefangen, letztes Jahr Platten zu veröffentlichen. Jetzt ist sein zweites Album erschienen, Playland betitelt, musikalisch eher eigentlich ziemlich belanglos, wenn ihr mich fragt, aber trotzdem, wenn Johnny Marr draufsteht, schon mal wert vielleicht dort reinzuhören und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Dynamo hier, der Song von Johnny Marr. Oh, Wird es jemals eine Smiths Reunion geben? Ich glaube, da warten etliche Fans drauf, dass Johnny Marr und Morrissey sich wieder zusammenraufen und zusammen auf die Bühne gehen. Sei es nur für ein paar Live-Konzerte, sei es vielleicht auch mal für ein, zwei neue Tracks. Das wäre schon eine Sensation, aber ich glaube, die Fronten zwischen den beiden sind so verhärtet. Da ist, glaube ich, nichts zu machen. Also machen sie Solomusik. Johnny Marr hörten wir mit Dynamo. Das Ganze vom neuesten Album Playland. Schon erstaunlich, dass er jetzt auf einmal auch der Songwriter ist. Gitarre spielen kann er, mit dem Singen, glaube ich, soll er das doch vielleicht dann Morrissey überlassen. Der hat auf jeden Fall diesbezüglich mehr auf dem Kasten. Die Red Hot Organization sitzt, glaube ich, in New York und veröffentlicht auch schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so fast Musik und deren Profit wird in Hilfsprojekte gegen die AIDS-Krankheit gesteckt. Jetzt gibt es gerade eine Compilation, die nennt sich Red Hot and Arthur Russell. Da wird gecovert Arthur Russell auf zwei CDs von vielen bekannten Künstlern. Sufjan Stevens ist dabei, The Hot Chip, wer ist noch dabei hier? José González zum Beispiel und viele spannende Sachen kommen hier zusammen. Auch viele Kollaborationen, die man sonst vielleicht nicht unbedingt kennt aus dem Kontext heraus. Zum Beispiel hören wir hier den Song, der heißt Keeping Up heißt der. Und da sind unterwegs zusammen Sarah Neufeld, Colin Stetson, Sam Amidon, Richard Reed Perry und Little Scream. Also fünf Leute hier zusammen am Werk. Die covern Arthur Russell. I can't believe you. Das waren Richard Reed, Perry, Little Scream, Sam Emmidden, Colin Stetson und Sarah Neufeld mit dem Song Keeping Up. Der stammt original von der Feder von Arthur Russell, einem Musiker aus den USA, der ja vor allen Dingen auch als Komponist, als Cellist und als sehr experimentierfreudig unterwegs war, mit vielen Leuten zusammengearbeitet, sei es Allen Ginsberg, sei es die Talking Heads oder Philip Glass oder auch andere Leute, also auch viel Disco-Sachen dann gemacht, später in New York, und leider viel zu früh gestorben, nämlich 92 an AIDS auch, und jetzt wird er gecovert auf der Compilation Red Hot and Arthur Russell, und das Ganze initiiert von der Red Hot Organization, deren Erlös für ja, die Bekämpfung der AIDS-Krankheit verwendet wird. Hier geht es weiter beim Sunday Service mit ja, ein bisschen Psychedelic aus Leeds mit den Hookworms. Classic. die Hookworms mit ihrem Song Radio Tokyo, der ist zu hören, zu finden auf ihrem neuesten Album The Hum betitelt. Ich finde, man sollte mal so eine Competition machen, so einen Wettbewerb, wo es um die besten Bandnamen geht, ganz, ganz weit vorne. Dabei wären zumindest für mich We Were Promised Jetpacks, die Band aus Schottland. Ist auch schon seit einiger Zeit unterwegs, hat mit Unraveling gerade eine neue Platte veröffentlicht und davon hören wir nochmal einen Song. Und zwar A Part of It müsste das sein. Also die Jungs, denen die Raketenanzüge versprochen wurden. We Were Promised Jetpacks mit Be Part of It, der Song vom neuesten Album Unraveling. Richard Dawson kommt aus Newcastle und hat sich dort wohl schon einen kleinen Namen gemacht bezüglich seiner Musik. Ich habe ihn ein bisschen noch nicht wahrgenommen, aber vielleicht ändert sich das ja mit dem neuesten, was ich hier vorliegen habe, ein EP, Nothing Important, betitelt. Und Richard Dawson hören wir mit dem Song Judas Iscariot. Mm-hmm.